Am 29. Juni brachten die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Xinhua, die japanische Kyodo und die indische UNI und der amerikanische Sender VOA Eilmeldungen über die Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK.